إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Wir haben jetzt nicht geplant, ein Ders zu machen, aber wenn wir schon zusammensitzen, inshallah, lass uns Allah gedenken. Und das macht man am besten, wenn man Tafakkur, Nachdenken tut über Allah subhanahu wa ta'ala's Buch. Und wir können unser Iman eigentlich auch folgendermaßen messen. Je besser unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala's Buch ist, zum Koran ist, umso besser können wir als Muslim unsere Ziele erreichen. Bismillah. Rasulullah s.a.w. sagt in meinem Hadith über Surah Al-Baqarah, dass das die Spitze des Korans ist. Es gibt mehrere Überlieferungen von Gelehrten, warum das so ist. Einige sagen, weil Ayat al-Kursi da drin ist. Andere sagen andere. Aber inshallah werde ich heute mit euch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt, über die Qissa reden, über die Handlung reden, über diesen Passage reden, warum die Surah diesen Namen bekommen hat, Al-Baqarah. Hier geht es darum, mit der Qissa, mit der Geschichte des Baqarah, warum diese Namen bekommen hat. Wenn wir in den Tafasir gucken, sehen wir, dass Gelehrte sagen, diese Qissa ist unter folgenden Sachen passiert. Also da ist was passiert und daraufhin sind die Verse herabgesandt worden. Allahu alam, ob das alles authentisch ist, das sage ich jetzt nur, damit wir nachvollziehen können, warum diese Verse herabgesandt worden ist. Und zwar gibt es folgende Berichte, dass die Gelehrten sagen in Tafasir, zu der Zeit von Musa a.s. gab es einen jungen Mann. Er wollte seine Cousine heiraten von seinem Onkel, die Tochter, und ist sozusagen auf Deutsch gesagt Hand anhalten gegangen. Und der Onkel hat gesagt, nein, ich gebe meine Tochter nicht, du kannst sie nicht heiraten. Und dieser Jugendliche sagt, guck mal, wenn du nicht gibst, dann nehme ich sie mit Zwang und ich töte dich und nehme deinen Besitz auch noch. Gesagt, getan, er tötet wirklich seinen Onkel. Okay, dann, jetzt liegt er ja dann da eine Leiche. Und da ist Musa a.s. mit seiner Scharia. Was passiert? Er müsste normalerweise Strafe bekommen. Um der Strafe zu entgehen, nimmt er die Leiche und bringt am Ende der Stadt, an das andere Ende der Stadt, legt die Leiche da und fängt an zu schreien. Ihr habt meinen Onkel umgebracht, diese Leute, die hier wohnen, haben meinen Onkel umgebracht. Und die fangen an zu streiten. Die sagen, nein, wir haben ihn nicht umgebracht. Er sagt, doch, ihr habt ihn umgebracht. Einer von denen sagt, lass uns doch zum Propheten gehen. Lass uns doch zu Musa a.s. gehen. Er ist zwischen uns, er soll zwischen uns richten. Ab hier spricht Allah, der Herr der Welten, und sagt, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, wa idh qala Musa liqawmihi, als Musa zu seinem Qawm gesagt hat, die sind jetzt dahin gekommen, haben die Situation erzählt, das und das und das ist passiert. Und Musa a.s. sagt jetzt zu denen, inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, zweifellos Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten. Zweifellos Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten. Und guck mal, das Wort Baqara kommt Baqara ten. Tamam? Das ist Nekira auf Arabisch, irgendeine Kuh. Und das bedeutet, irgendeine Kuh. Jetzt stellt euch mal die Situation vor, ihr müsst ein bisschen Empathie machen. Ihr geht zu einem Propheten, es geht um Blutrache, da ist jemand gestorben, die Situation wird ausarten. Ihr geht zum Propheten und er sagt, ihr müsst eine Kuh schlachten. Das kann einem schon komisch vorkommen, Hashel Keller, aber nein. Bei einem Muslim ist das so, wenn Allah was sagt, wenn sein Gesandter was sagt, dann ist das so. Auch wenn wir das in erster Linie nicht verstehen tun. Auch wenn wir das nicht verstehen, wenn Allah etwas befiehlt, so ist es gut. Und wenn Allah irgendwas verbietet, auch wenn wir das nicht verstehen, so ist es schlecht. Guck mal, was die Reaktion der Juden ist. Warum ist wichtig, dass wir diese Qissa richtig verstehen? Guck mal, wenn wir diese Qissa richtig verstehen, werden wir auch heute die Sachen, die in Gaza passieren, die in Palästina passieren, in Palästina passieren, auch verstehen. Guck mal, ihr werdet das verstehen. Qalu, sie haben gesagt, diese Leute, die zu Musa a.s. gekommen sind und gesagt haben, hilf uns, und Musa a.s. sagt denen, ihr müsst eine Kuh schlachten, sagen, atattachizuna huzua, machst du dich über uns lustig? Subhanallah, überleg mal, das sagen die zum Propheten. Machst du dich über uns lustig? Jemand, der so mit seinem Propheten redet, kann er Respekt vor dir haben? Jemand, der so mit seinem Propheten umgeht, kann er Barmherzigkeit mit dir haben? Auf gar keinen Fall, Bruder. Auf gar keinen Fall. Wir lesen Allahs Buch nicht, wie es sich gehört, deswegen verstehen wir auch heute die Situation nicht. Verstehst du? Guck mal, subhanallah. Qala, und guck mal jetzt, was Musa a.s. sagt. Guck mal, worum geht's hier? Es geht darum, dass Allah befiehlt, dass sie eine Kuh schlachten. Guck mal, Musa sagt, Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachtet. Er sagt das nicht aus seinem eigenen Ijtihad. Er sagt, das ist von Allah. Und wenn Allah was befiehlt und die sagen, machst du uns über uns lustig, komm, was er sagt. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Ich suche Zuflucht bei Allah, dass ich einer von den Juhalam bin, dass ich einer von den Unwissenden bin. Wenn Allah etwas befiehlt und jemand es nicht macht, er ist ein Jahil. Nicht ein Jahil, ein Unwissend, das ist für ihn eine Entschuldigung. Nein, guck mal, dieser Vers sagt eigentlich, dass etwas nicht zu wissen von Allah nicht geliebt wird. Wer ist der Jahil? Wer ist der Unwissende? Unwissende ist derjenige, der Allahs Befehle nicht ausführt nach diesem Vers. Guck mal, das sagt Musa a.s. Ich suche Zuflucht bei Allah, dass ich einer von den Unwissenden bin. Verstehst du? Guck mal, Allah mag hier Leute unwissend nicht. Heute in der Zeit, wo wir leben, subhanallah, die Zeit hat sich so krass geändert, dass die Leute schon fast sagen, Unwissenheit ist besser als Wissenheit. Warum? Er sagt, ja, im großen Schick, Unwissenheit ist eine Entschuldigung. Warum lernen wir diese Religion dann? Warum lernen wir diese Religion? Wenn die Leute doch durch ihre Unwissenheit in Jannah kommen, wenn das für sie eine Entschuldigung ist im großen Schick, warum macht man überhaupt Dawah? Ich verstehe das nicht. Das muss mir einer erklären. Dann lass doch die Leute in Jannah gehen in ihre Unwissenheit. Subhanallah, nein, Bruder. Jahil, unwissend ist derjenige, wenn Allah etwas befiehlt, der es nicht macht. Guck mal, weiter geht's. Qalu, sie haben gesagt. Guck mal, was sagt Musa a.s.? Ihr sollt eine Kuh schlachten. Schlachten sie? Nein. Was wird jetzt passieren? Die werden das so lange jetzt lang ziehen, wie es nur möglich ist. Was verstehst du? Wer ist der Jude? Guck mal, Jude ist nicht eine Sache von Herkunft. Jude ist nicht eine Sache der DNA. Jude ist eine Sache vom Fikr, vom Gedankengut. Wer ist der Jude? Jude ist derjenige, wenn Allah etwas befiehlt, der es nicht macht. Verstehst du? Das ist ein Fikr, Bruder, das ist ein Gedankengut. Ja, jemand, der Türke ist, der Kurde ist, der Araber ist, der kann genauso gut Jude sein. Nicht im Sinne von Herkunft, sondern vom Kopf her, was er hat. Wenn Allah ihm was befiehlt und er macht das nicht, er ist ein Jude, im Fikr aber, jetzt nicht von Herkunft. Deswegen im Koran, wenn ihr liest, wenn ihr vorsichtig liest, werdet ihr merken, an einigen Stellen sagt Allah subhanahu wa ta'ala Bani Israel, die Söhne Israels. An anderen Stellen Yahud. Bani Israel geht es immer darum, wo man herkommt, die Herkunft. Kinder Israels, die Herkunft. Aber wenn es darum geht, Yahud, das ist dieser zionistische Gedanke. Guck mal, was die jetzt sagen. Guck mal, wie die mit ihren Propheten reden. Udu'u lana rabbek. Ey Musa, geh und mach Dua zu deinem Herrn. Allahu Akbar. Guck mal, überleg mal, die reden mit ihrem Propheten, Bruder. Guck mal, sie kommen selbst und sagen, hilf uns. Er sagt, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah befiehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachtet. Nachdem die den Befehl bekommen, sagen die erstmal, machst du dich über uns lustig? Subhanallah. Und dann sagen, was sagen die danach? Subhanallah. Geh und mach Dua zu deinem Herrn. Guck mal, diesen Fikr gibt es heute auch. Der Hodja soll alles machen. Mach du mal, Bruder. Ich schieb mal alle Last auf dich. Nein, Bruder. Der Muslim ist nicht so. Wenn ein Befehl von seinem Herrn kommt, wenn ein Befehl vom Herrn der Welten kommt, der Muslim muss es selber machen. Er schiebt das nicht auf andere. Guck mal, was das für eine Respektlosigkeit von denen ist. Die sagen, mach Dua zu deinem Herrn. Akzeptieren eigentlich Allah nicht. Sehen nur so aus, als ob sie zu der damaligen Zeit Gläubige sind, aber in Wahrheit, sie sind es nicht, Bruder. Deswegen führen die auch Allahs Befehl nicht aus, subhanallah. Warum soll Musa a.s. Dua machen? Yubayyin lana ma hi. Allah soll uns erklären, offenbaren, was es wirklich ist. Er soll erklären, wie es sein soll. Guck mal, was hat Musa a.s. gerade gesagt? Irgendeine Kuh schlachten. Warum schlachten sie nicht? Oder ich frage mal so, warum eine Kuh, Bruder? Warum kein Kamel? Oder warum kein Elefant? Warum kein Schaf? Warum keine Ziege? Werde ich euch am Ende sagen, inshallah. Diese Sache von Baqara ist eines der wichtigsten Nachrichten im Koran, subhanallah. Ihr werdet später merken, wieso. Guck mal, Musa a.s., subhanallah. Guck mal, ein Prophet, wie er im Buche steht. Guck mal, was er sagt. Qal, er hat gesagt, Musa a.s. hat gesagt, Innahu yaqul. Zweifellos er sagt, zweifellos Allah sagt, Innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik. es ist eine Kuh, nicht zu alt, nicht zu jung, zwischen beiden etwas. Ein im Mittelalter sozusagen, im mittleren Alter. Eine Kuh. Und jetzt kommt die Stelle, die wirklich wichtig ist. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Macht sofort das, was euch befohlen wird. Wenn Allah was befiehlt, so muss der Muslim es sofort machen. Ach, überleg mal, wenn dein Chef heute auf der Arbeit dir was sagt, mach das, sofort du machst das. Warum? Weil du hast Angst, deine Arbeit zu verlieren. Du hast Angst, dass du am Monatsanfang kein Geld bekommst. Obwohl, diese Angst gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Da? Aber Bruder, guck mal, überleg mal, wenn der Herr der Welten dir etwas sagt und du machst es nicht, es könnte am Ende passieren, na'uzu billah, dass du Jannah verlierst. Überleg mal, für einen mickrigen Job machst du sogar alles, was dein Chef dir sagt. Aber was, wenn der Herr der Welt mit dir nicht zufrieden ist? Deswegen, faf'alu ma tu'marun, macht sofort das, was euch befohlen worden ist. Woher nehmen wir diese Ma'na raus sofort? Guck mal, diese faf'alu, diese fa am Anfang davon ist für ta'qib, auf Arabisch sofort. Faf'alu ma tu'marun, sofort. Deswegen, wir wissen vom Koran und auch vom Usul al-Fiqh, wenn Allah subhanahu wa ta'ala was befiehlt, du musst es machen. Das ist für dich wajib. Das ist die generelle Qaida. Okay? Guck mal weiter. Denkt ihr, die haben geschlachtet? قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ. Sie haben gesagt, mach Dua zu deinem Herrn. Sie machen weiter, Bruder. Sie schlachten nicht. Guck mal, da gibt es Allahs Befehl. Was machen sie? Sie gehorchen nicht. Sie gehorchen nicht, Bruder. Sie machen einfach weiter, subhanallah. يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. Er soll uns sagen, was das für eine Farbe hat. Zum Beispiel, ich sage jetzt eine Sache, das verstehst du vielleicht als Deutscher nicht, aber die Türken verstehen das. Zum Beispiel, wenn Opferfest ist, tun einige 7 Leute sich zusammentun und eine Kuh schlachten. Sogar da fragt mich auch nicht mal jemand nach der Farbe, Bruder. Da guckt jeder, wie viel Fleisch er bekommt, wie viel Kilo Fleisch kriege ich, okay? Warum fragen die nach der Farbe? Das ist doch voll banal. Warum die Farbe? Ganz einfach, sie wollen es nicht machen. Sie hätten auch irgendwas anderes fragen können. Guck mal, wenn du auf ein Feld gehst und dir die Kühe anguckst, dann machst du doch nicht eine Analyse nach der Farbe. Du guckst, welches Tier am meisten Fleisch hat und dementsprechend kaufst du das Tier, oder nicht? Sie wollen es eigentlich nicht machen, tun Ausreden erfinden. Deswegen, sie wollen diese Tat von Allah subhanahu wa ta'ala, was Allah ihnen sagt, nicht machen. Deswegen suchen sie Ausreden. Und jetzt muss das sofort, das ist ein lebendiges Buch, auf deine Situation überleiten. Wenn es einen Befehl von Allah gibt und du tust Ausreden erfinden, dann musst du schon gucken, auf was für einen Weg du bist. Du bist auf jeden Fall nicht auf dem Weg der Gläubigen. Der gläubige Muslim, er macht das, was Allah ihm befiehlt, sofort. Er denkt folgendermaßen, wenn mein Herr das sagt, wenn der Herr der Welten das sagt, so muss ich das machen. Egal, ob er den Sinn dahinter versteht oder nicht. Guck mal, das ist auch wichtig. Können wir hinter alles den Sinn verstehen? Können wir nicht. Wir haben nur einen begrenzten Verstand. Wir können nicht alles hinterfragen. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch einen unendlich langen Weg vor. Könnt ihr nicht. Guck mal, du weißt, was ich meine, aber du kannst es dir nicht vorstellen. Warum? Weil deine Fantasie ist begrenzt. Dein Verstand ist begrenzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Grenzen aufgezeigt. Ein Gehirn, was Grenzen hat, kann nicht alles hinterfragen. Okay? Ich sage nicht, man soll blind folgen. Nicht, dass es falsch verstanden wird. Das meine ich nicht. Aber wenn etwas von Allah kommt, wenn etwas von seinem Gesandten kommt, so tun wir Folge leisten. Wir hören und gehorchen. Wir hören und gehorchen. Sami'ana wa ata'ana. Khalas. Fertig. Ganz einfach. Okay? Und dann kommt er, sagt Musa a.s. Er hat gesagt, innahu yaqul. Zweifellos, er sagt, Allah sagt, dieser Damir, hu, geht zu subhanahu wa ta'ala, innaha baqaratun safra. Es ist eine gelbe Kuh. Tamam? فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. Yani die Farbe ist, ich sag mal, leuchtend und gefällt denjenigen, die es angucken. Lebhafte Farbe, so leuchtend, lebhaft und es gefällt den Leuten, die es angucken, okay? Ja, man redet über eine Kuh, die ist richtig schön. Was denkt ihr? Haben die geschlachtet? Nein, Bruder. قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ. Sie haben gesagt, geh und mach Dua zu deinem Herrn. Subhanallah, yubayyin lana ma hi, soll uns erklären, was es für eine Kuh ist. Soll uns die Eigenschaften sozusagen erklären. Innal baqara tashabaha alayna. Alle Kühe sehen uns ähnlich aus. Wir gucken, alle Kühe sind für uns ähnlich. Komm, die lügen, Bruder. Eine gelbe Kuh, Gelb, oder wann hast du das letzte Mal eine gelbe Kuh gesehen, die leuchtet? Fernsehen. Von lebhafter Farbe. Weißt du, was ich meine? Wäre, guck mal, am Anfang, ne, ich habe ja gesagt, Bakaraten kommt Nekira, irgendeine Kuh. Wären die aufs Feld gegangen, hätten die geschlachtet, zack, wird die Sache fertig. Aber weil die es nicht machen wollen, weil sie dem Befehl von Allah nicht Folge leisten, tun die ihre Situation verschlimmern. Guck mal, ihre Situation wird immer schlimmer. Imam, subhanallah, jetzt kommt eine wichtige Stelle, achi. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. Und wir, wenn Allah will, so werden wir rechtgeleitet sein. Inshallah. Guck mal, hier ist eine wichtige Sache. Zum Beispiel, ich kann das für die Türkei sagen. Ich weiß das jetzt nicht, ob das in Deutschland genauso ist. Aber in Türkei sagt jeder zu Inshallah zu etwas, was er eigentlich nicht machen will. Inshallah, ich mache das. Inshallah, ich mache das. Inshallah, ich mache das. Guck mal, das ist schon so weit gekommen, dass du zu einem normalen Typen vom Volk sagst, er sagt dir, guck mal, machst du die Arbeit? Du sagst Inshallah. Er sagt so, lass mal Inshallah, Mashallah. Machst du das oder nicht? Guck mal, die Leute haben das so sehr ausgenutzt oder missbraucht, sagen wir mal, dieses Wort missbraucht, dass die Leute, dass Allahs Wort denen nicht reicht. Das ist ein Problem. Deswegen, du als Muslim musst verstehen, was es bedeutet, wenn du Inshallah sagst. Warum ist das so wichtig? Guck mal, die sagen, wenn Allah will, so werden wir rechtgeleitet sein. Die Ulama sagen, hätten die diesen Satz nicht ausgesprochen, Allah hätte sie vernichtet. Nur weil sie Inshallah gesagt haben, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen noch ein bisschen Zeit gelassen. Versteht ihr, wie wichtig es ist, Inshallah zu sagen? Deswegen, Bruderherz, wenn du heute Inshallah sagst, musst du verstehen, was du für ein großes Wort gibst. Sag nicht zu etwas Inshallah, was du nicht machen kannst, wo du dir nicht sicher bist, ob das passiert oder nicht. Du redest über den Namen vom Herrn der Welten, Bruder. Du redest über Rabbul Alamin. Möge Allah mit uns barmherzig sein. Guck mal, Musa a.s., so wie ein Prophet das machen muss, guck mal, er macht buchstäblich das, was Allah ihm sagt. Er macht nichts anderes. Guck mal, er sagt die ganze Zeit, innahu yaqul. Zweifellos, er sagt. Allah sagt, mach so. Allah sagt, mach so. Allah sagt, es ist so eine Kuh. Guck mal, er gibt von seiner Dawa nicht preis. Das ist für dich auch ein Zeichen. Du darfst niemals von deiner Dawa preisgeben. Die Dawa geht immer weiter. Du musst immer das machen, was Allah dir befiehlt. In jeder Lebenssituation. Guck mal, Brüder, Islam ist nicht nur eine Religion für Masjids. Ihr müsst das richtig gut verstehen. Okay, im Masjid bist du Muslim, betest so, wie Allah will. Und was in deinem Tijara bist du so, wie Allah will? In deiner Ehe bist du so, wie Allah will? Bist du zu deinem Vater so, wie Allah will? Oder zu deiner Mutter so, wie Allah will? Warum sagt unsere Mutter Aisha radiallahu anha, als sie fragen, wie war Akhlaq von Rasulullah alaihissalatu wassalam? Was sagt sie? Ein Koran, der läuft. Ein laufender Koran. Warum? Guck mal, Bruder, wenn jemand läuft, jede Zelle von ihm bewegt sich. Ja, jede Zelle von Rasulullah alaihissalatu wassalam ist Koran, achi. Ist Islam, ist Scharia. So muss es bei dir auch sein. Wie du stehst, wie du isst, wie du trinkst, wie du gehst, wie du redest, wie du dich streitest, wie du zu deiner Frau bist, wie du zu deinen Kindern bist, zu deiner Mutter, zu deiner Schwester, Bruder, ila akhir. Achi, Islam ist so eine wunderbare Religion. Es entscheidet sogar, wie du auf Toilette gehst. Es entscheidet, wie du da wieder rauskommst. Guck mal, was ist so geheimster Ort für jemanden? Ist doch sein Schlafzimmer, oder nicht? Ist richtig Mahram. Das ist richtig privat, ja, noch privater geht's denn. Da hat sogar Allah Einfluss auf dich. Das musst du verstehen. Islam ist nicht nur einfach Denkweise. Es ist auch, wie du zu leben hast. Es ist eine perfekte Religion. Guck mal, dann sagt Musa a.s. قَالَ إِنَّهُ يَقُولْ. Er hat gesagt, zweifellos, Allah sagt, إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثُ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا. Er sagt, das ist eine Kuh, was nicht komplett verbraucht worden ist. Ja, zum Beispiel, es gibt Tiere, das müsst ihr euch vorstellen, das ist in Deutschland ein bisschen schwierig nachvollzuziehen, wenn man das die ganze Zeit benutzt, zum Beispiel beim Wässern von Erde oder beim, das macht man heute mit Traktor, so durch das Land gehen, wo man dann so mähen, sagt man. Also zum Ernten wurde es nicht benutzt, zum Bewässern wurde das Tier nicht benutzt. Also das Tier ist nicht runtergekommen. Okay? Frisch. Genau, frisch. Also hat nicht gearbeitet, ist nicht müde. In Deutschland ist das zu verstehen, ist ein bisschen schwierig, weil wir haben noch nie tierisch arbeiten sehen, so weißt du. Er sagt, das ist ein Tier, was nicht komplett so abgerichtet worden ist. Weder hat es den Boden gepflügt, das meinte ich, pflügen. Es hat den Boden nicht gepflügt, noch den Acker bewässert, hat beim Wässerungssystem auch nicht gearbeitet. Musallamatu la shiyata fiha. Also es ist perfekt. Es ist kein Fehler da drin. Das sagt Musa a.s. über das Tier, hat keine Flecken, hat keine Marke. Guck mal, wenn ihr mich fragt, die Stelle, die jetzt kommt, Bruder, was ist eines der größten Respektlosigkeiten, was gegenüber den Propheten gemacht worden ist, würde ich jetzt diese Stelle sagen, was jetzt kommt. Diese Stelle ist unglaublich. Diese Stelle ist unglaublich, Achi. Das ist eines der größten Respektlosigkeiten, was es im Koran gibt, gegenüber vom Propheten, subhanallah. Guck, was sie sagen. قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ. Sie haben gesagt, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. Ja, was bedeutet das, Achi? Du hast die ganze Zeit gelogen, jetzt erst hast du die Wahrheit gesagt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajib, ne? Komm, was ist das für eine Respektlose, wie die mit ihrem Propheten umgehen, Bruder. Komm, ich frage euch nochmal, damit ihr heute diese Sache zwischen Israel und Palästina versteht. Jemand, der so mit seinem Propheten umgeht, kann aber Barmherzigkeit dir gegenüber haben? Nein. Kann nicht. Du musst das Leben vom Koran lernen, Bruder, nicht vom Fernsehen. Guck mal, im Fernsehen, wenn du jetzt hier in Deutschland die Nachrichten anguckst, du denkst, die Palästina größten Ungerechten auf der ganzen Welt und die Israel die armlosen Opfer. Allahu Akbar. Guck mal, wie die Wahrheit verdreht haben. Richtig so wie Dajjal. Möge Allah Azzawajalla sie alle zusammen vernichten. Tamam? Guck mal, was die jetzt machen. Ach, ihr hört jetzt zu. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Sie haben es geschlachtet, aber hätten es fast nicht gemacht. Sie haben es geschlachtet, aber hätten es fast nicht gemacht. Guck mal, die tun jetzt Schlachten, Bruder. Die haben jetzt geschlachtet. Tamam? Über wen reden wir? Guck mal, jetzt kommt wieder über das Thema, dass ihr dieses Thema wie so ein Vogelblick drauf guckt. Bruder, wir reden von Leuten, die das Musa a.s. antun. Wir reden über Juden. Und guck mal, am Ende letztendlich, die haben das gemacht, was Allah gesagt hat. Was ihr Prophet gesagt hat. Und heute, du behauptest von dir, du bist Muslim und du machst gar nichts, was Allah gesagt hat. Lies mal das Buch. Guck mal, weißt du, was wir machen müssen? Ich kann mich erinnern, das allererste Mal, als ich den Koran auf Deutsch gelesen habe, ich war immer auf der Arbeit, auf dem Weg habe ich das mal gelesen. Die Übersetzung war richtig tschöpp oder richtig schlecht, so weißt du. Aber ich habe eine Sache von Surah Baqarah verstanden. Auch diese Stelle hier hat mich damals auch sehr berührt. Wir nennen uns zwar Muslime, aber wir sind dem Juden richtig ähnlich. Wir haben mit den Muslimen im Koran gar nichts zu tun. Guck mal, überleg mal, die Juden, die niemals ins Paradies eintreten werden, sie haben am Ende das gemacht, was Allah gesagt hat. Und du sagst, du bist Muslim, aber du machst gar nicht, was Allah gesagt hat. Wohin mit dir, Bruder? Über diese Sachen muss man nachdenken. Ich könnte das noch viel tiefer reingehen, aber ich denke, man versteht, was man hier sagen will. Tamam? Guck mal, ich habe am Anfang gefragt, Bruder, warum eine Kuh? Warum eine Kuh? Warum kein Kamel? Warum kein Schaf? Warum keine Ziege? Diese ganze Qissa, was wir hier machen, ist eigentlich Tafsir von La ilaha illallah. Guck mal, diese Qissa, was wir machen mit der Kuh, ist Tafsir, ist eine Auslegung, was eigentlich La ilaha illallah bedeutet. Guck mal, lass uns ein bisschen über La ilaha illallah sprechen. La ilaha, es gibt keinen Gott, illallah, außer Allah. Guck mal, du negierst erst etwas, du negierst alle anderen falschen Götter, und dann behauptest du den Tauhid für Allah alleine. Guck mal, du musst erst was ablehnen, damit du was annehmen kannst. Warum die Kuh? Guck mal, da gibt es so viele Sachen zu sagen, subhanallah. Erstens, diese Bani Israel, die haben doch in diesem System von Firaun gelebt. Erstens das. Und diese Qissa ist ein Beweis dafür. Guck mal, die sind mit Yusuf a.s. als König nach Ägypten gekommen. Aber mit der Zeit wurden die unterdrückt und sind Sklaven geworden. Und diese Sklaven haben doch unter dieses System gelitten. Pharaon hat deren Söhne umgebracht, ihre Frauen lebendig gelassen. Durch diese Erniedrigung, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ, in ihren Herzen wurde die Liebe von der Kuh getränkt, sagt Allah. Guck mal, durch diese Erniedrigung, dass die in dieses System gelebt haben, unter diesem Tarut Pharaon, haben die irgendwann den Kuhgott auch angebetet. Guck mal, damals in Ägypten gab es mehrere Götter. Zum Beispiel, das könnt ihr in den Hieroglyphen sehen. Da sind zum Beispiel so Menschenkörper mit Adlerkopf, mit Kuhkopf und dann so echt andere Köpfe von den Tieren. Okay? Eines von den Tieren damals, die angebetet worden sind von den Ägyptern, war eine Kuh. Okay? Mhm. Und dadurch, dass sie in diesem System unterdrückt worden sind, haben die in ihren Herzen Liebe für diese Kuh bekommen. Und guck mal, wir haben doch gesagt, La ilaha illallah. Bruder, La ilaha bedeutet, dass du die Kuh, die du in dir hast, erstmal schlachten musst. Deswegen sage ich, das ist ein Tafsir für La ilaha illallah. Guck mal, für die Bani Israel damals war das die Kuh. Unter diesem System haben die gelitten und die haben einen von den Göttern, von den Ägyptern mit ihren Herzen akzeptiert. Aber guck mal, jetzt kommt eine wichtige Sache. Die haben niemals mit ihren Mündern gesagt, dass wir dran glauben. Das brauchst du auch mit deinem Mund nicht zu sagen. Dein Herz weiß doch, was du willst. Das ist auch eines der Gründe dafür, dass Allah keine zweite Autorität neben seiner Autorität akzeptiert. Als System. Als herrschendes System akzeptiert Subhanahu wa ta'ala nicht einen einzigen Gesetzgeber außer sich selbst. La yushriku fi hukmihi ahadan. Er akzeptiert im Hukum nicht einen einzigen Partner. Nur ihn, achi. Nur ihn. Nur Allah alleine herrscht. Warum? Die Menschen haben diese Fitra, dass sie, wenn sie unter einem System leben, dass sie alles von diesem System akzeptieren, auch wenn Allah das nicht will. Deswegen, als System akzeptiert Allah kein andere Urteilsgewalt außer seine eigene. Aber wenn Allahs System herrscht, wenn mit Scharia geherrscht wird, so kann jeder trotzdem das leben, was er will. Aber guck mal, er kann das System nicht kaputt machen. Das System ist wichtig. Und warum sage ich nochmal, die Kuhschlachten ist La ilaha illallah, die haben in sich diesen geheimen Schirk gehabt zu dieser Kuh und das hätten die schlachten müssen. Deswegen die Kuh. Und jetzt guck mal, wir lesen, guck mal, was für ein Wunder jetzt passiert. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَتَّرَأْتُمْ فِيهَا. Und als ihr einen Menschen getötet habt und darüber am Streiten wart. Erinnert euch an den jungen Mann, der hat sich doch mit seinem Onkel oder mit den anderen Leuten gestritten. Allahu a'alam. Ich weiß nicht, ob es sahih ist oder nicht, nur damit wir die Qissa verstehen. Du hast sie getötet. Nein, du hast ihn getötet. Nein, ihr habt ihn getötet. Und das meint Allah. Als ihr euch gestritten habt, als ihr einen Menschen umgebracht habt, warum hat Allah gesagt, die Kuh schlachten? Das hatte zwei Sachen. Einmal, wir haben es gerade gesagt, damit in ihrem Herzen dieses Schirk abgeschlachtet wird. Du musst heute deinen Schirk abschlachten, Bruder. Was ist deine Kuh heute? Das musst du feststellen. Was hält dich von Allahs Religion ab? Ist es Fußball? Tamam? Ist es deine Frau? Ist es dein Vater? Ist es deine Arbeit? Ist es dein Job? Ist es Money? Ist es Geld? Ist es Euro? Ist es der Ziel, den du verfolgst? Was hält dich von Allahs Religion ab? Das musst du für dich feststellen. Jeder muss das für sich feststellen. Und was die Kuh symbolisch hier darstellt, ist der Schirk. Du musst den Schirk, den du in dir hast, abschlachten, Bruder. So wie die Kuh jetzt geschlachtet haben, musst du den Schirk in dir abschlachten, damit in dein Herzen Tawhid kommt. Ja, auf gut Deutsch gesagt, jeder muss seine Kuh feststellen. Ja, was ist deine Kuh? Was ist meine Kuh? Das müssen wir uns feststellen. Das müssen wir untersuchen und erst wegmachen, damit in unseren Herzen La ilaha illallah richtig reinkommt. Wer La ilaha nicht macht, Bruder, er hat kein Illallah. Wer nicht ablehnt, der kann Allah nicht annehmen. Verstehst du? Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer den Tagut leugnet und an Allah gläubt. Guck mal, was kommt zuerst? Das Leugnen, Bruder, das Ablehnen kommt zuerst. Und danach an Allah gläubt, so hat er am festesten Handhabe, hat er festgehalten. لَنْ فِصَامَ لَهَا. Von dem gibt es kein Los mehr. Okay, verstanden, Brüder? Machen wir weiter, inshallah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Und Allah wollte rausholen, was ihr versteckt habt. Er wollte ans Licht bringen, was ihr versteckt habt. Der Junge hat doch seinen Onkel umgebracht. Und Allah wollte das rausholen. Guck mal, was das passiert, Bruder. Faqulna daribuhu bi ba'diha. Wir haben gesagt, nehmt ein Stück davon. Ihr habt doch diese Kuh geschlachtet. Nehmt ein Stück von der Kuh und haut die Leiche damit. Weißt du, was passiert ist? Die haben ein Stück von der Kuh genommen, auf diesen toten Mann genommen. Dieser Mann ist auferstanden. Allah hat ihn lebendig gemacht. Guck mal, was für ein Wunder das ist. Guck mal, hätten die von vornherein das gemacht, was Allah gesagt hat, erstens, die hätten den Schirk in sich geschlachtet. Sie wären los vom Schirk gewesen. Tamam? Zweitens, damit ihre Herzen noch mehr weich werden, damit ihre Herzen noch mehr glauben, hätte Allah ihnen ein Wunder gezeigt. Allahu Akbar. Guck mal, wie barmherzig Allah ist. Und guck mal, obwohl die ganze Zeit gesagt haben, ey Musa, geh und mach Dua zu deinem Herrn, geh und mach Dua zu deinem Herrn. Allah hat ihm immer noch eine Möglichkeit geboten. Aber haben sie es ausgenutzt? Guck mal, was Allah sagt. كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى. Und so macht Allah die Toten wieder lebendig. Hier ist auch eine Message, eine tiefgründige Nachricht darüber, dass wir auferstehen werden, nachdem wir tot sind. Subhanallah. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Und zeigt euch seine Ayats, damit ihr versteht. Damit ihr versteht, was Allah subhanahu wa ta'ala, seine Zeichen, damit ihr seine Zeichen seht, subhanallah. Und zeigt euch seine Zeichen, vielleicht werdet ihr es begreifen. Was ist danach passiert? Guck mal, die haben gesehen, dass der Typ aufgestanden ist. Der Typ ist aufgestanden und hat gesagt, mein Neffe hat mich umgebracht, ist dann wieder tot umgefallen. Denkt ihr, diese Bani Israel haben dann danach geglaubt, diese Yahud? Guck mal, was Allah sagt. ثُمَّ قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك. Danach sind eure Herzen hart geworden. Danach sind eure Herzen hart geworden. Warum werden die Herzen hart? Was verstehen wir von dieser Geschichte? Wenn es Allahs Befehl gibt und du machst es nicht, ist das ein Grund dafür, dass dein Herz hart wird. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. So, dass das wie Stein geworden ist, sogar noch härter als Stein ist es geworden. Subhanallah. Warum? Obwohl sie die ganzen Anzeichen von Allah gesehen haben, haben sie nicht Folge geleistet. Was danach passiert? Ihre Herzen sind hart geworden, so hart wie Stein, und Allah sagt sogar noch härter als Steine. Sofort auf heute beziehen. Achi, guck mal, das Buch hier ist ein lebendiges Buch. Es ist nicht vor 1500 Jahren gekommen und ist in der Geschichte gelesen. Nein, es erzählt dir heute, wie du zu leben hast. Wem hat dieses Buch heute nicht erreicht? In welchem Haus ist das heute nicht drin? Es hat jeden erreicht. Jeder weiß von diesem Buch. Und wer dem nicht Folge leistet, so wird sein Herz hart werden. Der wird gar nichts mehr verstehen. Deswegen sind die Toten heute in Palästina nur noch Zahlen. 1000 heute, 1500 morgen, 2000 dann und 2500 dann. Okay? Wenn jemand im Westen stirbt, so ist das Terror. Wenn jemand im Osten stirbt, in den Ländern, die sich zum Islam bekennen, ist es nur eine Zahl. Vergiss das nicht. Und diese Leute, die werden niemals die Sachen so ansehen, wie du es ansiehst. Weil dein Herz als Gläubiger darf nicht verhärtet sein, so wie Stein. Guck mal, jetzt kommt eine Stelle in diesem Vers. Das ist der letzte Vers, den wir lesen, inshallah. Diese Stelle gibt es so im Koran nicht nochmal. Guck mal, hört mal diese Stelle, subhanallah. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ. Von den Steinen gibt es welche, aus denen sprudeln Gewässer. Da? Aus denen sprudeln so Flüsse, kann man sagen, Bäche. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Und dann gibt es welche von denen, die auseinanderbrechen und Wasser daraus fließt. Und jetzt hört mal diese Stelle zu. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Und von denen gibt es einige, sie rollen aus Angst vor Allah. Guck mal, ich wiederhole diese Stelle. Du musst das verstehen. Allah sagt, es gibt Steine, die bewegen sich, die rollen aus den Stellen aus Furcht vor Allah. Bruder, wenn ein Stein, das nicht lebendig ist, sich bewegt aus Angst vor Allah, was ist mit dir, wenn du dich heute nicht bewegst für Allahs Religion? Wer ist dann besser bei Allah? Der Stein oder du? Guck mal, überleg, Allah sagt, es gibt Steine aus Furcht vor Allah, sie bewegen sich, sie rollen. Und du sagst heute, du bist ein Muslim, du bist ein Muwahid, du glaubst an Allah, du willst so leben, wie Allah sagt. Was, wenn du nicht so wertvoll bist wie dieser Stein? Was ist mit deinem Islam, wenn er dich nicht in Aktion bringt? Was ist das für ein Islam, der dich nicht zu Taten führt? Bruder, guck mal, wir sind keine Kommunisten. Weißt du, wie Kommunisten sind? Die sagen, oh, Slogan hier, wir machen so, so, so, so. Der Staat ist so, am nächsten Tag geht er als Lehrer für den Staat arbeiten. So ist der Muslim nicht. So ist der Muslim nicht. Wir müssen das leben, was wir sagen. Wir haben gar keine andere Wahl. Und Bruder, Allah zu fürchten, ist eine wichtige Sache. Noch mehr ist, Allah zu fürchten und dementsprechend zu leben. La ilaha illallah ist nicht nur ein Wort. Warum sagte Rasulullah, wenn man La ilaha illallah in der Waagschale auf eine Seite tut, auf die andere Seite die ganze Galaxie, das ganze Universum, er sagt, La ilaha illallah ist schwieriger. Warum? Deswegen, Bruder. Weil es dem Muslim zu Taten führen muss. Weil es den Muslim aktivieren muss. Möge Allah euch von hier befreien oder hier Khair geben. Guck mal, Bruder, die haben hier die Muslime so wie Kätzchen gemacht in diesem System. Nichts, keine Izzah, keine Ehre, gar nichts mehr. Verstehst du? So darf ein Muslim nicht sein. Allah sagt dir, wie du zu leben hast. Nicht Bundesrepublik Deutschland. Das musst du als Muslim verstehen. Wer ist dein Gesetzgeber, wenn du sagst Allah? Das musst du auch dementsprechend leben. Tamam? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah ist nicht unwissend über das, was sie tut. Alles, was du tust, dein Herr weiß es. Zum Beispiel, wir haben jetzt diese Sache gelesen. Das war jetzt der letzte Vers, den wir gelesen haben. Man kann jetzt sagen, oh, ich werde so machen, ich werde so machen und ich werde so machen. Allah sieht, was du machst. Allah ist nicht unwissend über das, was man tut. Und Allah ist nicht unwissend über das, was heute in Palästina gemacht wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Leute dort recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala durch ihre Hände diese Yahud vernichten und sie so wie Schweine bluten lassen. Allahumma amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kühe, die wir in uns haben, schlachten. Ja, ne, als Vergleich gesagt. Und möge Allah Azzawajalla uns so ein Tawhid geben, dass wir in Ehre leben und in Ehre sterben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns als Shuhada, als Märtyrer zu sich nehmen. Möge Allah Azzawajalla, so wie wir hier gesessen haben, uns auch in Jannah zusammen vereinen. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.